Unser herrlicher Gott, unser wunderbarer Gott, Herr, wir erheben dich heute. Wir sind hier zusammengekommen, Herr, um dich zu erheben. Herr, nicht um uns selber zu feiern, sondern um dich zu feiern. Herr, um dich zu feiern, den Anfänger und Vollender des Glaubens, das Alpha und das Omega, das Anfang und das Ende. Halleluja. Oh, danke für deine Gegenwart. Von Gilead, der alles heilt, der alles heilt. Danke, Herr, für deinen Balsam. Oh, herrlicher Gott, herrlicher Gott, herrlicher Gott, herrlicher Gott, herrlicher Gott. Sagt, ja, ich bin da, ich bin heute da, um dir zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Ich bin nicht ein ferner Gott, ich bin nicht weit weg, sondern ich bin nah. Ich bin in dir und ich bin hier, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Dafür bist du hier, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Auf mich auszurichten. Und ich wasche dich, sag Gott, ich wasche dich von allem, was diese Welt an dir, wo sie ziehen wollte, wo sie zerren wollte. Ich wasche dich komplett. Ich mache dich rein. Seine Augen, trau dich in seine Augen zu schauen. Trau dich ihn anzuschauen, seine Liebesaugen, seine feurigen Liebesaugen. Oh. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Fallen ab. Oh Gott, sag wirklich, gib mir jede Last. Gib mir jede Last. Alles, was sich irgendwie auf deine Schultern gelegt hat, oh, gib es mir und wirf es auf mich. Wirf es auf mich, wirklich wirf es auf mich. Und schlepp es nicht rum, schlepp es nicht rum. Oh, danke, Herr, wir werfen jede Last auf dich. Wir werfen alles auf dich. Halleluja, du sorgst für uns. Perfekt. So begeistert von dir, Herr. Es gibt keinen besseren Hirten. Es gibt keinen besseren Gott als dich. Oh, Halleluja. Sag ihm mal, Herr, es gibt keinen besseren Gott als dich. Es gibt keinen herrlicheren Herrn, keinen besseren Hirten. Und mir mangelt es an nichts. Ich habe alles, weil ich dich habe. Halleluja. Und ein Herz voller Freude und voller Lobpreis und voller Dankbarkeit. Oh, danke, Herr. Ja, wir sagen dir heute, Herr, wir sind dankbar. Wir sind so dankbar für alles, was du tust. Wir sind dankbar für dieses neue Jahr. Und wir erwarten Großes. Das ist ein Eindruck, es war irgendwie jemand da mit Magen- oder Darmschmerzen und Gott heilt dich gerade. Wer ist das? Okay, kommst her. Wenn es noch jemand ist, stell dich gerne dazu. Kannst du deine Hand auf deinen Bauch legen? Jesu Kola Shakababa Basito, Herrn Jesu Namen befehlen. Und genau, betet mit und den Herrn, Schobassi, ich befehle jetzt diesen Magen und diesen Darmschmerzen in dem Namen Jesus dich zu verlassen. In dem Namen Jesus weicht jetzt, in Jesu Namen. Jeder Schmerz verlässt dich jetzt. Jede Unruhe geht jetzt raus aus deinem Magen und aus deinem Darm. Ich spreche Frieden jetzt, Frieden in deinen Magen, Frieden in deinen Darm jetzt. In Jesu Namen kommt alles in die Ordnung Gottes. Im Namen Jesus, auch in deinem Magen, Darm, in Jesu Namen, ich rufe aus, alles kommt in die Ordnung Gottes, im Namen Jesus. Jede Unruhe im Magen oder im Darm, sie geht jetzt in Jesu Namen, alles geht jetzt in die Ordnung Gottes hinein. Danke für deinen Frieden, ich will Frieden, dein Magen, Frieden in deinen Darm jetzt hinein, in Jesu Namen, den Frieden Gottes. Baba. Oh Gott ist so gut. Gott ist so gut. Er heilt uns. Er befreit uns. Er schenkt uns seinen Frieden. Wenn du noch auch einen Eindruck bekommen hast, Heilung oder was der Herr zu uns sagt, einfach dann komm und gib's weiter. Das heißt, wenn wir zusammenkommen, hat jeder was. Halleluja. Ich hatte mehrere kürzere Eindrücke, und zwar meine Freundin züchtet Goldies, also Golden Retrievers, und die könnten immer fressen, also haben immer Hunger. Und die Babys, wenn die schreien, die haben auch Hunger. Und ich hatte so gesehen, dann auf einmal noch einen gedeckten Tisch auf einer neuen Wiese, und da war so ein Weg und da wurde golden. Und Gott lädt uns ein, in diesem Jahr wirklich an den gedeckten Tisch zu gehen und mit Hunger reinzugehen. Einfach noch mehr als die Golden Retrievers oder noch mehr als die Babys. Wir sitzen wie die Made im Speck, aber wir müssen das einfach neu schätzen lernen, was wir hier haben, was ihr uns gibt, auch die Lehrer der Schule geben, was wir in den einzelnen Abenden oder morgens bekommen, das ist nicht selbstverständlich. Und da hatte ich so den Eindruck, dass wir mit neuem Hunger an diesem gedeckten Tisch zu Gott gehen sollten. Amen. Bist du bereit zu essen? Zu essen. Gott sagt es, vom Baum des Lebens. Wir essen vom Baum des Lebens. Wir essen vom gedeckten Tisch. Der Tisch ist wirklich reich gedeckt. Halleluja, Herr, wir sagen heute, aber wir essen wirklich, wir essen, und zwar vom Baum des Lebens, das hatte ich auch diesen Eindruck, wirklich. Gott sagt wirklich, iss nicht vom Baum der Erkenntnis, sondern iss wirklich, das lässt dich, vom Baum der Erkenntnis lässt dich schlau und klug aussehen, aber wenn du vom Baum des Lebens isst, dann kommt Leben aus dir hervor, und Leben ist die Frucht, die aus dir fließt. Halleluja, Herr. Und seid ihr entschieden, wirklich, Herr, wir sind entschieden, vom Baum des Lebens zu essen. Des Lebens zu essen für dieses ganze Jahr. Lass es uns ein Jahr machen, in dem wir vom Baum des Lebens essen, und dann hören wir gar nicht mehr auf. Vom Baum des Lebens, nicht vom Baum der Erkenntnis, sondern vom Baum des Lebens zu essen. Und Leben manifestiert sich in unserem Leben und überall um uns herum und überall, wo wir reinsprechen, kommt Leben hervor. Halleluja, danke Jesus. Wer hatte noch einen Eindruck für uns? Schokolocke. Dann streck dich jetzt aus. Du kannst jetzt in diesem Moment was empfangen, ja? Es ist jetzt nicht Schlafstunde, sondern es ist Ausstreckstunde. Herr, da ist was. Ich will was haben. Ich lebe nicht nur für mich. Ich lebe, um was weiterzugeben, um an dein Sprachrohr zu sein. Halleluja. Auch ihr am Livestream, streckt euch aus, was zu bekommen. Halleluja. Schreibt uns eine Mail. Schickt es uns oder schickst der Person, für die du was bekommst. Halleluja. Gott will, dass wir einander segnen. Halleluja. Mit prophetischen Gaben, mit prophetischen Eindrücken. Halleluja. Als wir vorhin noch gebetet hatten bei der Probe, einfach da habe ich ein Feuerwerk gesehen und dieses Feuerwerk setzt es einfach etwas Neues frei. Wirklich ein geistliches, wunderschönes, starkes Feuerwerk. Und da werden auch dieses Jahr jetzt Berufungen wieder neu freigesetzt. Potenziale, die in euch drin sind, die werden freigesetzt, kommen hervor. Gaben, die in euch drin sind, noch viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt, die werden freigesetzt, die kommen hervor. Alles, dieses Feuerwerk des Geistes, sage ich mal, bringt ganz, ganz viel Gewaltiges, Großes aus jedem Einzelnen hervor. Amen. Halleluja. Amen. Bist du bereit? Dann sag mal, Herr, ich ergreife meine Berufung und ich erkläre das Potenzial, das du in mich hineingelegt hast. Es kommt heraus, noch viel mehr als je zuvor, um dich zu verherrlichen hier auf der Erde. Und ich halte nicht zurück, sondern ich gebe es voll weiter. Amen. Juhu. Amen. Ich hatte den Eindruck, dass wenn es Lobpreis ist, so Feuerzungen runterkamen vom Himmel und dass jeder hier und am Livestream so eine Feuerzunge bekommen hat. Also du kannst wirklich im Glauben ergreifen und diese Feuerzungen haben sich quasi auf deinen Körper gelegt und er war einfach komplett ein Feuer und ist einfach auch ein Schutz auch vor den Attacken des Feindes und du kannst echt beschützt auch in dieses neue Jahr gehen. Halleluja, wo ist deine Feuerzunge? Hier, auf uns, in uns. Wir brennen, wir brennen, wir brennen, wir brennen, wir brennen mit dem Feuer von dir her. Danke für dein Feuer, danke für dein Feuer, das in uns brennt. Halleluja, danke Jesus, du brennst in uns und zwar lichterloh, lichterloh, halleluja. Oh, danke Jesus. Nichts kann sich halten, ja, genau, nichts kann sich halten, wenn dieses Feuer in uns brennt, kann sich nichts anderes halten. Wenn du mit irgendwas zu kämpfen hast, setz das Feuer Gottes immer wieder frei und diese Sachen gehen oder Gedanken oder was auch immer, Anstöße, was auch immer, das geht und verlässt dich, weil das Feuer brennt alles weg. Es ist Feuer des Heiligen Geistes und es brennt lichterloh, du bist keine Funzel. Sondern ein helles Licht. Wir sind helle Lichter. Danke, Herr, helles Licht. Wir stehen auf und wir leuchten. Wir leuchten in dieser Zeit. Halleluja. Und es wird immer einfacher, weil es dunkler wird, leuchten wir immer stärker und immer strahlender. Halleluja. Und wir haben keine Furcht und keine Sorge, dass wir zu hell strahlen könnten, sondern wir strahlen hell. Sag mal zu deinem Nachbarn, du strahlst hell. Oh, und die Dunkelheit flieht. Und sie kann dich nicht überwältigen, weil du viel zu hell strahlst. Yes. Amen, ihr Wunderbaren. Danke, Herr. Preis dich für dein Feuer. Preis dich für dein Feuer und es brennt weiter. weiter. Es brennt weiter auch bei euch zu Hause. Es brennt weiter. Halleluja. Lass das Feuer in dir brennen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Halleluja. Es geht nicht aus. Es geht nicht aus. Und selbst wenn es mal ein bisschen runterbrennt, kommt ein bisschen Heiliger Geist und schon brennst du wieder lichterloh. Danke, Herr, wir danken dir wirklich, Heiliger Geist, dass du das Feuer in uns bist, dass du lichterloh in uns brennst. Oh, wir danken dir, Halleluja. Halleluja. Oh ja, jetzt lass uns weiter das Wort Gottes hören. In Power und in Stärke und im Feuer. Amen. Es brennt lichterloh. Lichterloh, du kannst es ergreifen, weißt du? Du kannst es einfach ergreifen, dass es brennt in deinem Leben, weißt du? Du kannst es hören und gehst wieder nach Hause und es ist so wie vorher, oder du ergreifst es einfach, dass es brennt in dir, dass Gott einfach da ist, dass er dich übernommen hat, dass Gott in dir ist, weißt du, dass sein Potenzial in dir ist, dass seine Kraft in dir ist, dass sein neues Leben in dir ist, ja? Wie holst du das? Wie ergreifst du das? Du glaubst es einfach, weißt du, die Währung des Himmels ist der Glauben. Hat mal einer gepredigt, das stimmt tatsächlich und das ist auch auf der Erde, ja, die Währung, ja, der Glaube, ja. Du sagst, ich kann nicht so glauben oder keine Ahnung, aber das ist ja gerade das Gute, du kannst dich dafür entscheiden. Es ist eigentlich nur eine Entscheidung, weißt du. Ja, das ist nicht mehr so ein neuer 10-Euro-Schein, ja. Wenn du dich jetzt fragst, ja, was der tatsächlich für einen Wert hat, ich habe das heute mal nachgeschaut, das ist interessant, sind 8 Cent Material und Herstellungskosten. 8 Cent, ja. Ja. Und jetzt haben sich Leute hier in der EU entschieden zu glauben, dass es was wert ist, ja. Das ist eigentlich nur Glaube, ja. Ja, früher, ja, ja. Ja, früher war das dann noch an Goldpreis gekoppelt, aber das ist jetzt mittlerweile nicht mehr. Da gibt es irgendwelche Sachen, die da machen in den Zentralbanken, dass das jeder glaubt, dass das jetzt 10 Euro sind. Du kannst da zum Aldi gehen oder zum Real oder zum Edeka, kaufst 4 Stück Butter dafür. Ich weiß nicht, ob das noch passt vom Preis her. Keine Ahnung. Oder du kaufst vegane Würstchen, ja, ja, vegane Würstchen, ja, vegane Würstchen. Es sind, glaube ich, nur 2 Pack, ich weiß nicht so genau. Ja. Und das, weißt du, wenn ich das jetzt dem Wolfgang schenke, der glaubt auch, das sind 10 Euro, ja. Er sagt danke, ja. Und, aber eigentlich sind es nur 8 Cent. Ne? Nur weil wir übereingekommen sind zu glauben, ja. Und da Aldi das glaubt, ja. Oder Lidl das glaubt, dass ich dafür 2 Packungen vegane Würstchen kriege, ja. Nur deswegen funktioniert das, ja. Ja, weil alle sich entschieden haben, das zu glauben, ja. Ist vielleicht ein bisschen einfach dargestellt, aber im Prinzip ist es nicht anders, ne. Ja, an der Börse, die Kurse gehen hoch, weil irgendwer irgendwo einmarschiert ist, ja. Plötzlich geht alles drunter und drüber, weil die Leute was glauben, dass irgendwas passiert, ja. Oder Bitcoin ist ja noch verrückter, ne. Ja, da gibt es Leute, die glauben, das ist 100.000 Euro wert. Eins ist so ein Ding, ne, was gar nicht existiert. Als Nullen und Einsen und keine Ahnung was, Hash, irgendwas, ja. Aber Leute kommen überein zu glauben, dass das was wert ist, ja. Und das bringt mich zu der Frage, was ist in meinem Leben was wert, ja. Ja, oder wie, gerade auch bei den 10 Euro, wie kommt der Wert zustande? Du hast deine Zeit dafür geopfert, ja. Du hast gesagt, ich gehe eine halbe Stunde arbeiten, oder vielleicht musst du eine Stunde arbeiten für 10 Euro, vielleicht auch nur 10 Minuten. Aber du hast Zeit geopfert. Du hast Zeit geopfert und dann kriegst du Papierschnipsel, ja. Mit den Papierschnipseln gehst du einkaufen, ja. Gehst du einkaufen damit, ja. Ja, aber tatsächlich ist es, was man als Wert, was du bieten kannst. Du kommst nackt auf die Welt, du gehst auch nackt wieder. Ich habe noch keinen was mitnehmen sehen, ne. Es ist einfach so, zum Schluss kommt wieder alles in den Karton rein. Und du gehst einfach, ja. Aber was du bieten kannst, ja, ist Zeit, Arbeitszeit, ja. Du kannst Zeit investieren, ja. Und so ist es auch Ja. Ja, in unserem Leben, ja, wenn du, wie kannst du Gott ehren, ja, wie kannst du einfach, indem du ihm Zeit opferst, ja, indem du Zeit mit ihm verbringst, das ist das, was wir geben können, ja. Ja, du hast vielleicht ein paar Gaben, vielleicht kannst du einen Lobpreis machen, vielleicht kannst du predigen, vielleicht kannst du lehren, ja, oder so, aber eigentlich ist es Zeit, was wirklich was ausmacht, was einen Wert hat, weißt du, mit Gott Zeit zu verbringen, ja. Und ihn wertzuschätzen, weißt du, ihn wertzuschätzen. Dadurch kommt Wertschätzung, weißt du. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, ist es deine Form der Wertschätzung, ja. Wenn du ihn anbetest, ist es deine Form der Wertschätzung. Wenn du ihm preist, ist es deine Form der Wertschätzung, ja. Und dann frag dich, du kannst ja mal, ich habe da so drüber nachgedacht, heute den Tag, wie viel Zeit wo einsetzt, ja. Du musst natürlich arbeiten, um dich, ja, erhalten zu können, ja, für die vielen Papierschnipsel. Aber was ist wert? Was machst du, wenn du gearbeitet hast, wenn dein Geld auf dem Konto ist, ja, was machst du darüber hinaus noch, ne? Wie investierst du deine Zeit, ja? Ist das, wo du Zeit investierst, wirklich, ist es das wert, ja? Ist die Frage, ist es das wert? Ist es das wert, ja? Keine Ahnung. Nachrichten zu schauen oder einen Film zu schauen, ja, ich will da keinen Druck machen, aber einfach mal die Frage, ja, habe ich mir gestellt heute, ich nehme euch da mit rein, was ich mir gestellt habe, was ist es wert, ja, ja, von den, da gibt es im Evangelium, da gibt es, steht von so zwei Propheten, ja, Hannah heißt der eine, ich weiß nicht, wie er hieß, und da heißt es, sie dienten ihm mit Gebet und Fasten, ja, Gebet und Fasten, Gebet ist ja Zeit, ist das, dass du investierst, mit Gott zusammen zu sein, ja, mit ihm zu reden, ja. Du kannst ihn voll schwallen und kannst sagen, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Da kann ich meine Papierstempel sparen, wenn du mir das so gibst, ja. Oder du kannst auch zuhören, ja, was Gott dir zu sagen hat. Manchmal ist das viel wertvoller oder vielleicht öfters sogar. Ja, einfach zu hören, hey Gott, was liegt dir auf dem Herzen? Jesus, was liegt dir auf dem Herzen? Was ist für dich jetzt wichtig? Ja, gerade auch so im Jahreswechsel, ja, was ist wichtig für dieses Jahr? Wo lohnt es sich, Zeit zu investieren? Ja, wo lohnt es sich wirklich, ja, dem Wert beizumessen, sag ich mal, ja. Auch mit der Fastenzeit, die wir jetzt haben bei uns, diese 3 Wochen, ja, wir sind ja schon ein paar Tage rum, preis dem Herrn. Aber du, warum soll ich das machen? Ja, warum soll ich beten und fasten? Ja, warum? Ja, ja, ja. Hat das Wert für dich oder was versprichst du dir davon? Ja, warum machst du dich eins damit? Ja, warum? Ich meine, das ist ja außer Zeit können wir das, wenn wir sagen, ja, wir verzichten jetzt auf Nahrung oder wir verzichten auf gutes Essen und ernähren uns vegan, ja. Es ist ja ein Preis, den du zahlst, ja. Es ist ja ein Preis, den du zahlst, ja. Warum machst du das, ja? In erster Linie denke ich, um Gott die Ehre zu geben, ja, und sein Reich zu verbreiten hier in unserem Land, dass sein Reich gebaut wird, weißt du? Und was willst du geben? Geld kannst du geben, ja, aber wenn du deine Zeit gibst, ja, in das Leben mit Gott hinein, ja, weißt du, du kriegst so viel zurück von Gott, ja, wenn du Zeit mit ihm investierst. Du kriegst so zurück, weißt du, ja. Da stellt sich dieser Frieden ein. Weißt du, dieser Frieden, der ist überhaupt nicht bezahlbar. Den kannst du mit noch so vielen Schnipseln nicht bezahlen, ja. Oder selbst wenn du Gold gibst, ja. Du kannst Frieden nicht kaufen, ja. Hast du schon mal das versucht, ja, Frieden zu kaufen, ja. Kannst an die Börse gehen, kannst sagen, wo wird hier Frieden? Die Aktie Frieden will ich kaufen, ja. Geht nicht, ja. Ja. Du kannst es auch nicht von Gott erkaufen, so indem du sagst, ja, Herr, jetzt habe ich aber Zeit mit dir verbracht, jetzt gib mir auch Frieden. Es ist seine Gnade, ja. Wir leben aus seiner Gnade heraus. Wir leben aus dem, weil er das so festgelegt hat. Weil er gesagt hat, ja, wir sind es wert. Er hat am Anfang gesagt, es ist sehr gut, weißt du, er bemisst seiner Schöpfung Wert bei. Ja? Das ist nicht der Wert, den wir uns beimessen, sondern Gott hat gesagt, das ist sehr gut. Also höchst, ein bisschen drüber, höchste Auszeichnung. Schon ist die Zeit wieder rum, ja. Aber denk einfach mal drüber nach, ja. Was bedeutet es einfach? Was macht mich aus? Was ist wichtig in meinem Leben, ja? Es gibt viele Sachen, die wichtig sind. Familie, Kontakte, die Gemeinde, ja. Das ist alles wichtig, ja. Aber unsere oberste Priorität ist ja Gott, weißt du. Er hat unser Leben gut gemacht. Er hat uns rausgeholt aus der Finsternis. Er hat uns ins Leben gestellt. Er hat uns an den Baum des Lebens gestellt. Wir können jeden Tag trinken vom Baum des Lebens, weißt du. Wir können leben in ihm, weißt du. Wir können alle Sorgen weggeben, weißt du. Überleg mal, du kannst alle Sorgen an ihn geben. Du brauchst dich ja nicht mehr mit beschäftigen. Du sagst, Herr, das gehört dir alles, ja. Ich tausche das ein gegen deine Gnade. Ich tausche das ein. Du gibst die Sorgen weg und tauschst ein Gnade. Ah, tauschst ein Barmherzigkeit. Tauschst ein Frieden, ja. Weißt du, wenn die Sorgen weg sind, da kommt der Friede. Er ist wieder da. Ja, also was ist es wert, dafür zu leben, ja, letztendlich. Was ist es wert, dafür zu leben? Amen. Ja, und was gibt es noch für Arten, Gott wertzuschätzen? Und ich habe mich heute einfach damit befasst, mit dem Wort Gottes. Es ist immer eine gute Sache, wenn man sich mit dem Wort Gottes befasst. Wer ist da bei mir? Sehr gut. Okay, alle Hände gehen hoch. Danke. Da bin ich richtig hier. Wir schätzen Gott auch wirklich wert, wenn wir seinem Wort glauben. Weil er hat wirklich so viel Verheißungen in sein Wort gelegt. Er hat uns so viel Versprechungen in sein Wort gelegt. Er hat uns so viel vorbereitet. Er hat uns den Himmel eröffnet durch Jesus, wo alles da ist. Alles ohne nichts, also wirklich alles, da fehlt nichts. Und wir schätzen Gott wert, wirklich, wir loben ihn, wir ehren ihn, wenn wir als Kinder in der Fülle leben, wenn wir wirklich in all das reingehen, im Glauben, wie es der Andreas auch schon gesagt hat, im Glauben in die Verheißungen Gottes gehen. Und wir gehen in die Verheißungen Gottes auch, indem wir sie sprechen. Und ich habe heute gelesen in einem kleinen Büchlein von Charles Capps über Heilung, Worte sind Bausteine für Leben und Tod. Und ich glaube, gerade am Anfang des Jahres ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns einfach damit mal befassen und uns wirklich auch vornehmen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes wirklich zu sagen, Herr, hilf mir wirklich Leben zu sprechen. In meinem Leben, in meiner Arbeitsstelle, in meiner Familie, in meiner Freunde, ja, bei meinen Freunden, in meinem Land, überall, in meiner Gemeinde. Weil ich meine, unsere Seele oder der Mensch tendiert ja oft dazu, eher das Negative zu sprechen. Eher rumzumeckern und rumzumaulen. Ging mir auch mal so, das war vor Jahren, da war ich dann bei mir zu Hause, also bei meiner Mama noch, und dann habe ich ihr geholfen und mein Bruder hat nicht geholfen. So ist klassische Geschwisterding. Und ich war so sauer und ich habe gesagt, der faule Hund, der macht nie irgendwas, der liegt immer bloß am Fernseher und schläft bis mittags. Und ich habe das ständig gesagt und plötzlich sagt der Heilige Geist, du verfluchst ihn. Du verfluchst ihn damit und es wird nicht besser, wenn du das ständig sagst. Und ich so, oh nein, das stimmt wirklich. Wenn wir so Dinge über Menschen aussprechen, dann verfluchen wir die Menschen. Klar, es war vielleicht in dieser Situation so, aber trotzdem gab es gar kein Recht, mir so über ihn zu sprechen. Und ich habe wirklich Buße getan und gesagt, Herr, vergib mir bitte. Und habe ich ihn gesegnet und gesagt, er wird der Fleißigste sein und er wird mithelfen. Und man sieht es ja, er ist jetzt wirklich sehr fleißig und er ist ein guter Mann geworden. Also wirklich, ja, achtet wirklich auf eure Worte und sucht euch wirklich Literatur raus, Bücher raus und die Bibelstellen, die auslegen und sprecht es. Sprecht es, weil die Welt ist, die geistliche Welt ist voller Zuhörer. Ist voller Zuhörer, sowohl positiv als auch negativ. Die negativen Zuhörer, die machen halt dann die negativen Sachen, aber es gibt auch viele, viele Engel, die wirklich auf euch warten. Die stehen da und sagen, was können wir tun? Die sind arbeitswillig, die haben Bock, die sagen, oh, ich brauche einen Job, mir ist langweilig. Und dann warten sie und dann könnt ihr wirklich, ihr könnt Heilung sprechen, ihr könnt Frieden sprechen, ihr könnt Befreiung sprechen, ihr könnt so viel Leben sprechen, ins Leben. Sprecht Leben und Leben wird hervorkommen und die Engel werden losrennen mit euren Befehlen, weil wir sind ja wie Götter. Wir sind wie Götter, wir sind so sitzen wie Jesus zu Rechten des Vaters. Und wir können seiner Autorität können wir sprechen. Also wir sind nicht Gott, aber wir dürfen in seiner Autorität sprechen. Und wenn wir wirklich Leben sprechen, dann passiert Leben. Und der Feind kommt oft, wenn wir beten und sagt, ja, da hört doch keiner zu und es wird ja eh nichts und schau dir an und du fühlst ja gar nichts. Lügen. Alles Lügen. Wenn du betest, hören sehr wohl ganz, ganz viele Leute zu und ganz viele Engel und der Vater hört zu und Jesus hört zu und der Heilige Geist hört zu und alle hören zu und alle nehmen dein Wort und führen dein Wort aus. Wirklich, nimm das wirklich auch, dass du betest, weil Gebet ist so wichtig. Gebet schenkt so viel Veränderung. Ich habe das gesehen irgendwie, dass unsere Gebete, wie auch dieses Feuerwerk, wie Moni das gesehen hat, unsere Gebete gehen wie Feuerwerke in die Dunkelheit rein und bringen wirklich Feuer auch rein in die Dunkelheit und bringen Veränderung. Also wirklich, schließt euch auch in diese Gebets- und Fastenzeit jetzt ein. Klingt euch ein auch in die Gebetsanliegen. Weil wenn wir alle wirklich zusammenstehen und beten, dann wird wirklich noch mehr. Wenn ein Feuerwerk ist ja schon schön. Oder eine Rakete ist schön, aber eine ganze Batterie und viele Batterien. Oder wie bei dem Festival der Sterne oder so in Ostfildern oder wo das ist. Das ist der Hammer, das hört gar nicht mehr auf, das knallt bloß noch. Und da ist so viel Licht und da ist so viel Feuer und da ist so viel Lärm. Und lasst uns wirklich zusammenstehen und wirklich was verändern in diesem neuen Jahr. In diesem Land, in unserer Gemeinde, in der Familie. Lasst uns Erweckung wirklich reinbeten. Ja, dafür sind wir wirklich da. Gott macht es nicht ohne uns. Er hat uns hier gesetzt, wir sind ein Leib Christi, wir sind da, um Veränderung zu bringen. Und wir machen es in erster Linie durch Gebet. Und wir haben uns darüber unterhalten, auch durch die ganze Erweckung, die jetzt auch in den arabischen Ländern passiert. Das ist einfach, weil so viele Leute beten mittlerweile. Und auch Moslems in Deutschland bekommen Träume und Visionen. Ich habe selber einen Moslem auch auf der Straße mal mitgetroffen, der gesagt hat, er hat von dem weißen Mann geträumt. Also betet wirklich auch für Erweckung, für die Moslems. Klingt euch wirklich ins Gebet ein, ihr seid jedes Gebet ist wichtig, ihr seid wichtig und zusammen machen wir wirklich den Unterschied und bringen Veränderung. Amen und Amen. Halleluja. Ja, du merkst es, ich habe auch eine Botschaft, die geht um Gebet und Fasten. Ich knüpfe daran an, auf jeden Fall. Jedenfalls ist wirklich diese besondere Zeit, die wir jetzt uns nehmen, ja, diese 3 Wochen Daniel-Fastenzeit, ja, wo wir uns aussondern. Weil ich glaube einfach, dass das auch wichtig ist, sich auszusondern für Gott. Ja, du hast gerade gehört von der Sabrina, sie sagt, wir beten, ja, und natürlich machen wir das. Aber was wir auch machen ist, wir hören, ja, wir hören. Weil Gott möchte sich mitteilen. Und ich meine, du hast so viele Zeiten, wo du, die so hektisch sind in der Welt. Ich meine, die Welt wird sowieso immer nur noch wilder. Ich meine, da brauchst du jetzt auch nichts einbilden, dass es so schnell irgendwie wieder anders wird. Ja, ja, die ganze Krise nach der Krise nach der Krise und so. Aber ich meine, es ist nun mal so. Ja, die Welt wird immer chaotischer, die Welt wird immer wilder. Aber was Gott möchte von uns, ist, dass wir uns aussondern für ihn. Dass wir zur Ruhe kommen und dass wir auf ihn hören. Weil es ist ja nicht so, als würde Gott nicht sprechen. Es ist halt so, dass wir halt oft nicht zuhören. Ja? Oder was weiß ich, vielleicht nehmen wir vor, irgendwie zuzuhören, aber es wird so von so vielen anderen Sachen überlagert, ja. So viele andere Gedanken, so viele andere Stimmen, die irgendwie auf dich einprasseln, ja. Wo du abgelenkt bist, ja. Wo es dich wieder rauszieht. Dann hast du vielleicht irgendwie so einen kurzen Moment und dann klingelt irgendwas oder dann kommt irgendwer und zieht dich wieder raus. Und diese Fastenzeit, die wir jetzt bewusst ja als Gemeinde machen, ist einfach eine Zeit, wo wir, jeder Einzelne, und ich meine, du profitierst ja als Einzelner, ja, es geht ja nicht nur drum um irgendeine Aktion, sondern es geht ja darum, dass jeder da davon profitiert, zur Ruhe zu kommen, von Gott zu hören, ja, und es ist irgendwie wie so, wenn du jetzt ein neues Handy oder auch wenn du ein Handy schon hast und du das einrichtest, es gibt ja die Möglichkeit, ne, Apps zu erlauben, dass sie im Hintergrund agieren, ja. Und da kannst du andere Apps kannst du auch deaktivieren, dass sie nichts im Hintergrund machen sollen, ja. Und beim Handy ist halt toll, ne? Ich meine, wenn du das aktivierst, dann kriegst du auch immer nur die Nachrichten rein, wo der Hintergrundmodus aktiv ist. Und alles andere, was du ausgeschalten hast, da passiert nichts, ja. Und so ist einfach auch für uns in dieser Zeit, wir erlauben Gott, im Hintergrund aktiv zu sein. Wir erlauben Gott wirklich, dass er zu uns spricht, ja, dass er mit uns kommunizieren kann. Und wir gehen her und deaktivieren alles andere. Alles andere. Ja. Ja. Und das, was wir jetzt im Natürlichen mit Fasten machen, ist ja eine Hilfe einfach. Ja? Der Körper kommt zur Ruhe, weil er einfach viel weniger verschiedene Lebensmittel und Zucker und was weiß ich was alles irgendwie verarbeiten muss. Ja? Und dann hast du dir vielleicht noch andere Sachen vorgenommen, wovon du fastest. Ja? Wenn du einfach sagst, du fastest von Social Media, du fastest von Medien allgemein oder Fernseher oder was auch immer du hast. Ich meine, da kann ja jeder für sich einfach was raussuchen, aber es sind ja alles diese einzelnen Apps, diese einzelnen Punkte, die dir helfen, zur Ruhe kommen. Das sind alles Faktoren. Es ist immer ein Faktor weniger, der dich aus dieser Ruhe rausbringen kann. Ja? Und ja, letztendlich ist es natürlich vom Natürlichen, je mehr Sachen du deaktivierst, je mehr Sachen du abschaltest, umso mehr hat Gott die Möglichkeit, zu dir zu sprechen. Umso mehr hat Gott die Möglichkeit, durchzudringen zu dir. Ja? Durch dieses oder alles andere, dieses Wirrwarr, hört dann auf. Ja? Und das ist das, wo ja unser Lebens, ja, wo wir unsere Lebenskraft rausziehen in dieser Verbindung, in dieser Gemeinschaft mit unserem Vater. Das ist ja das, was uns stärkt. Das ist das, was uns aufbaut. Das ist das, wo wir persönlich wirklich ermutigt werden. Ich meine, natürlich bekommst du hier das Wort. Du bekommst auch hier natürlich durch andere, durch deine Geschwister Auferbauung. Aber dieses persönliche Wort von Gott, das ist das, was dich wirklich stark macht. Das ist das, wo es wirklich was setzt. Wo es wirklich was setzt. Ja? Und je mehr du da davon empfangen kannst, ja, mach das. Nimm dir bewusst auch Zeiten, ja, wirklich dich hinzusetzen, Gemeinschaft zu haben mit deinem Vater, alles andere abzuschalten, alles andere wegzutun. Ja. Ich habe mir vorgenommen, das wirklich jetzt konsequent einfach morgens zu machen. Ja. Es ist mir mal mehr und mal weniger gut gelungen in der Vergangenheit, das zu machen, aber also, nimm dir die Zeit direkt. Morgens ist, denke ich, für viele am einfachsten. Je nachdem, was du für einen Tagesablauf hast, kannst du es dir aber anders einplanen. Aber nimm dir bewusst einfach diese Zeit, dich auszusondern. Und dann natürlich gehen wir ins Gebet, aber wir nehmen uns auch Zeiten einfach zu hören. Wirklich auf Gott zu hören. Ja, dass er mit uns sprechen kann, dass er zu uns sagen kann, was er an uns findet, ja, wie toll wir sind, wie er uns geschaffen hat, was er für uns vorbereitet hat, was er uns für einen Auftrag gegeben hat, was einfach Teil unserer Berufung ist oder wo er uns hinführen soll. Weißt du, so viele Dinge will er uns sagen. Richtungsweisung will er uns sagen. Ja, ich meine, vielleicht brauchst du Richtungsweisungen an verschiedenen Punkten. Ja? Das mögen vermeintliche kleinere Richtungsweisungen sein oder größere Richtungsweisungen. Aber er möchte sie dir geben. Er möchte zu dir sprechen. Ja? Und wir nutzen einfach diese Gelegenheit, diese Chance und tun alles andere weg. Und hören, was er uns zu sagen hat. Ja, ja. Das ist es. Mein Gott hat im alten Bund auch zu Leuten gesprochen, ja, weil Gott war schon immer jemand, der halt gesprochen hat. Ja, er hat sich mitgeteilt. Ja, er hat sich mitgeteilt. Und ich meine, klar, im alten Bund findest du auch verschiedene, aber wir sind ja auch nicht mehr im alten Bund, sondern wir sind im neuen Bund und wir haben jederzeit Zugang zum Vater. Wir können jederzeit hinzutreten vor seinen Thron und können sagen, Herr, Vater, hier bin ich. Was hast du mir zu sagen? Was willst du mir sagen? Ja? Wollen wir das? Wollen wir das einfach intensivieren? Wollen wir einfach intensiver hören in dieser Zeit des Fastens? Ja? Und ich sag's dir, weißt du, so powerful, wenn wir von Gott hören. Es ist wirklich, ja, ich meine, es ist was anderes, wenn Gott zu dir spricht, als wie wenn dir ein Mensch irgendwas sagt. Es ist einfach so. Ich meine, ich glaube, das habt ihr alle verstanden, wisst, wovon ich spreche, weil das Substanz hat, weil das Gewicht hat. Ja? Und dieses Gewicht ist für uns selber und dieses Gewicht ist aber auch da, was wir, das wir empfangen, um es dann danach wieder weiterzugeben. Ja? Es ist einfach unser Leben. Es ist unser Leben. Ein übernatürliches Leben. Amen. Amen. Wow, das war stark. aber ich glaube auch so ganz fest, dass wir eigentlich in dieser Zeit sind, ausgesondert zu sein, vorbereitet zu sein von Gott, damit wir vorangehen können, um was er vorbereitet hat. Und das ist schon, ja, das ist, also ich freue mich drauf, jedes Mal, weil ich möchte hören, was Gott sagt, ja. Ich möchte von ihm empfangen, weil was er sagt, hat die Kraft, das ganze Leben zu verändern, weißt du. So, das ist, wenn wir was von Gott empfangen, denn was er uns zeigt, was er uns sagt, hat wirklich die Kraft, das Leben in jeder Situation hineinzubringen. Und ja, also wir sehen das auch so von Ezekiel, ja, der hat zugehört und da war halt so, ja, Knochen und alles, es gab kein Leben, es war alles tot. Und dann hat er von Gott gehört, hey, ja, und dann war halt so Menschensohn, ja, was soll ich machen? Und Gott hat zu ihm gesagt, sprich, das Leben hineinkommt, ja. Und dann, als er da gesprochen hat, kam Leben hinein. Und das ist halt so wichtig zu wissen, dass, hey, was wir hören, weil das war halt so der Geist Gottes, der ihm die Sachen offenbart, ja. Aber bevor er da gesprochen hat, war nichts, also war die Situation schon tot, sag mal so, ja, war alles. Aber sofort, als er gesprochen hat, haben wir gemerkt, dass das Leben Gottes hineinkommt in die Situation, ja. Und dass die Knochen wurde dann zu einem ganzen Körper und dann gab es so Leben. Aber es ist also ein gutes Prinzip auch so zu sehen, dass Gott auch diese Autorität an uns gegeben hat, ja. Diese Autorität, weil er zeigt uns was und dann sprechen wir und dann kommt Leben hinein. Ja, er zeigt uns was, wir sprechen und dann kommt Leben hinein. Der hat uns die Autorität gegeben, ja. Er sagt, hey, Son of Man, Menschensohn. Ja, weil Jesus auch sagt, hey, ich habe euch, ja, Autorität gegeben, auf Skorpionen und Schlangen zu treten, ja. Aber wir sehen das, wir sprechen und dann passiert wirklich, was wir sprechen. Ja, also ist schon wichtig, dass wir in dieses Wort, ja, was Sabrina vorher gesagt hat, dass wir dieses Wort im Wort fließen, im Geist Gottes. Und wenn wir hören zu, was Gott sagt, wir hören zu und empfangen das, was so halt auch der Tobi gesagt hat, aber dann sprechen wir heraus, ja, das ist dann die nächste. Wir sprechen dann im Glauben. Wir glauben, dass was Gott uns zeigt, es wird so passieren. Und dann wir treten aus in Gehorsam und Kühnheit und wir sprechen einfach so das aus durch Glauben, ja. Ich wusste wirklich nicht, dass diese 10 Euro Cent war 8 Euro wert. Das 8 Cent wert, ja, das hat mich so ein bisschen... Also, ja, also es ist tatsächlich, ja, es ist 10 Euro. Ich wusste nur, dass, ja, das ist 10 Euro, ja, das ist, aber dass die Material 8 Cent wert ist, das ist der Hammer, ja. Und dann kommt auch jetzt im Geistliche, ja, wenn Gott uns was sagt, wir wissen manchmal nicht den Wert halt, so was das ist. Das ist tatsächlich so. Gott sagt uns was. Wir denken, ja, wahrscheinlich ist nicht so wichtig oder ja, Gott, wie er so. Aber tatsächlich hat schon eine Kraft, das Leben zu verändern oder zu drehen, die Richtung Klarheit zu geben, was wir nicht denken manchmal oder halt in unser Sinn bekommen können. Also unsere Worte sind wirklich, wirklich, die haben Kraft und die haben Macht, ja. Die haben Macht und die haben Kraft. Und das kommt auch so von... Ich habe jetzt was gehört von einem Prediger, der hat so mit seiner Frau diskutiert. Und dann war nicht so, und dann hat er so was Schlimmes gesagt, ja, was hat er das? Ja, was seine blöde Tage, alles läuft nicht so gut und das wird nicht so gut. Und dann hat die Frau einfach so gesagt, Amen, und lass es so passieren. Und dann, das hat ihm wirklich zum Nachdenken gebracht, ja, oh, okay, was spreche ich jetzt, ja? Muss ich jetzt was anderes überlegen halt, ja? Weil die Worte, was wir sagen, die haben Macht. Sag einfach nicht, was du, ja, was dir irgendwie runterbringt oder halt so in die falsche Richtung bringt. Ja? Ist wirklich, wo wir auf unsere Zunge achten, ja? Auf die Zunge achten, hey, was kommt jetzt heraus aus mir? Kommt Leben heraus oder kommt wirklich das Tod heraus, ja? Das ist schon, ja, wo ich gedacht habe, wow, ja, wir müssen wirklich achten, worauf wir sprechen. Und wenn wir im Wort sind, wenn wir da drin wandeln, wenn wir verwandelt sind im Geist, denn Gott gibt uns auch die richtigen Worte für die richtige Situation, was wir sprechen können. Ja, manchmal kommt das durch als Offenbarung oder Worte der Erkenntnis, aber es ist also die Eindrücke von Gott, was wir sprechen können und dafür auch Kraft freisetzen, damit die Leute auch in ja, diese Freiheit leben können. Also wirklich, dass wir wirklich da aufpassen dieses Jahr. Oder nimm das halt so, hey, es ist besser nicht, was zu sagen oder einfach so mitzustimmen, was schlecht ist, weil es gibt schon so viele Negativität jetzt da draußen. Stimmt dir nicht zu alles, was Negativität gesprochen wird. Ja? Ist besser so halt, ja, anders zu denken und da Licht zu sein wirklich und was anderes zu sprechen, was Gott sagt. Wir brauchen wirklich, der Welt braucht, was Gott sagt. Der Welt braucht das Licht, die von uns herauskommt. Ja? Was wir empfangen von Gott, können wir wirklich sprechen. Und wir ändern die Situation nicht nur zu Hause, sondern auch in so Arbeitsstellen oder halt in den Supermarkt da draußen, überall, wo wir hingehen. Ja, sei ja, wachsam, was sagt Gott in die Situation, wie sieht Gott die Situation. Und ja, wenn du das Wort Gottes auch dazu hast oder besser Verheißungen rauszusprechen, als was anderes da steht, ja. Also dieses Jahr sprechen wir auch, nicht nur dieses Jahr, sondern auch in die Zukunft, dass wir wirklich das Wort Gottes sprechen, das Leben hineinsprechen. Wir haben schon Leben in uns, weil Christus in uns lebt. Das Leben ist wirklich in uns. Überall, wo wir hingehen, ist Leben in uns. Und das können wir einfach so weitergeben, ja, auch wenn die Leute das anders sehen, ist egal, ich gebe weiter das Wort Gottes, ich gebe weiter das Leben, weil dadurch kommt der Unterschied. Auch wenn das nur klein ist, du kannst nur allein oder die einzige Person, die eine andere Meinung hat, aber das allein reicht, um Gott dadurch zu wirken, um die Situation zu ändern, ja. Auch wenn alles andere sagen, hey, bleib einfach so beim Wort Gottes, bleib das Licht Gottes, ja, weil Gott hat dann einen Herrlichträger, in dem er wirklich durchwirken kann, durch dich in die Situation. Amen. Also achte drauf, sei wachsam, sprich das Leben, sprich das Leben, sprich das Leben. Amen. Ja, wir sprechen das Leben, weil unser Herr ist der Herr des Lebens und nicht der Herr des Todes. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder selber auch an die Kandare nehmen. Immer wieder schauen, was rede ich, was spreche ich, ja? Weil wir leben aus Glauben. Und warum können wir aus Glauben leben? Weil wir unserem Herrn vertrauen. Und warum können wir ihm vertrauen? Weil wir ihn lieben. Und wenn wir lieben, dem können wir auch vertrauen. Und deswegen können wir auch glauben, dass das, was er in seinem Wort sagt, dass das wahr ist. Und deswegen können wir uns fallen lassen hinein in die Wahrheit des Wortes Gottes, im Prinzip hinein in unseren Herrn. Weißt du, Glauben hat mit Loslassen zu tun. Die Gegenwart Gottes zu suchen hat mit Loslassen zu tun. Loslassen von unseren Vorstellungen, loslassen von Kontrolle. Weil wenn ich die Gegenwart Gottes suche, wenn ich ihn anbete, weil ich ihn liebe, weil ich ihm vertraue, weil ich ihm glaube, weil ich in seiner Gegenwart mich aufhalten möchte. Weißt du, das siehst du klar. Dann lebst du in einer anderen Dimension. Und dann sprichst du auch aus einer anderen Dimension heraus. Dann haben deine Worte die Substanz des Himmels. Und dann willst du, weißt du, dann willst du dann will dein Herz, nicht dein Fleisch, sondern dein Herz will dann nur noch alles sprechen, alles sagen, was gut ist, was wohllautend ist, was andere segnet, was den Himmel auf die Erde bringt. Weißt du, das ist dann dein Sehnen, das willst du einfach von deinem Herzen, das ist deine neue Natur. Du willst immer mehr so sein, wie Jesus war auf dieser Welt. Und selbst wenn du mal Korrektur sprechen musst, weißt du, es sind dann keine Worte, die Menschen vernichten, die Menschen krank machen, sondern die Substanz hinter deinen Worten ist die Substanz des Himmels. Und es ist die Substanz der Liebe. Und das ist das, was Menschen verändert. Die Substanz der Liebe, das ist das, was uns verändert. Veränderung findet im Herzen statt. Und diese Veränderung, die im Herzen stattfindet, ist Veränderung, die bleibt. Weißt du, das ist die Beschneidung des Herzens. Und woher kommt diese Beschneidung des Herzens? Eben auch durch die Worte, die wir sprechen. Ich lese gerade vom Kenyon wieder das Buch Die Macht, die Kraft deiner Worte. Und manchmal denke ich, Mensch, das wissen wir ja eigentlich. Aber ich merke, ich weiß es doch noch nicht so. Das nennt man dann Überführung. Aber das tut auch gut. Dann kehren wir einfach wieder um und gehen weiter den Weg der Liebe, den Weg, gute Worte zu sprechen, andere zu segnen mit unseren Worten, einfach zu segnen mit unserem Sein. Weißt du, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir haben ein neues Leben bekommen und dieses neue Leben soll hervorkommen in voller Macht und Pracht. Und weißt du es, man sieht es bei dir schon, da ist schon so viel da, aber da geht noch mehr, da geht noch mehr. Weißt du, Jesu Licht kann noch mehr durch uns scheinen. Ah, weißt du, diese Reinheit, Reinheit, Reinheit, Klarheit. Weißt du, sein Licht, seine Worte sind rein, seine Worte sind klar, seine Worte sind süß. Sie sind wie Honig, wie Labsal. In seinen Worten ist Heilung. Du sprichst Worte der Heilung, Worte der Auferbauung, Worte der Ermutigung, einfach Worte des Lebens. Du lebst, weil Jesus dich lebendig gemacht hat. Und wir sprechen zu all diesen Menschen, die tot sind. Wir bringen ihnen diese Worte des Lebens. Und wir glauben, weißt du, du bist ein Glaubender. Du bist eine Glaubende. Und du lässt dich nicht rausbringen. Egal wie es ist, völlig egal wie es aussieht im Sichtbaren. Du stehst drauf, du stehst auf dem Wort. Du nimmst das Wort in die Hand und du lässt es nicht los. Du proklamierst es, du sprichst es. Und weißt du, was du sehen wirst? Du wirst sehen, wie das Wort den Sieg davon trägt, wie sich Umstände ändern, wie sich Dinge ändern und wie immer mehr Jesus hervorkommt in deinem Leben und im Leben der anderen. Drum möchte ich dich ermutigen, wirklich nimm diese Fastenzeit, sondere dich aus, streck dich aus, streck dich aus mit deinem ganzen Sein, hab Gemeinschaft mit Gott. Weißt du, es dient dir, Gott sehnt sich nach dir, aber es dient dir zu deinem Besten. Es verändert dich und du lebst nicht mehr unten, sondern du lebst oben und sprichst von oben. Und das ist dein Leben, das dir gehört und nichts anderes. Und nicht nur heute, sondern bis in Ewigkeit. Amen. Genau. Ja, wir können diese Fastenzeit nutzen, um uns wirklich neu auszurichten. Also ich fand das Bild vorher so stark mit diesen 10 Euro und mit dem Wert von 8 Cent. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie viel sind wir Menschen eigentlich wert? Also ich glaube, ich kriege es auch nicht mehr zusammen, aber ich glaube, wenn man das rein biologisch betrachtet, bestehen wir zu 90% aus Wasser oder noch mehr und dann noch ein paar Knochen dazu und dann sind wir wahrscheinlich auch bloß bei ein paar Euro, die wir dann wert sind. Aber ja, mir kam so dieses Bewusstsein, was macht uns aus, was gibt uns dieser Wert? Sind es die Kleider, die wir anhaben? Also mir kam das so, als ich meinen Hochzeitsanzug gekauft habe und dann heimgefahren bin, habe ich gedacht, bin ich jetzt so viel wert, wie der Anzug gekostet hat oder was bin ich? Und dann kam mir so dieses Bewusstsein, nee, ich bin so viel wert, wie einer bereit ist, für mich zu bezahlen. Und dann kam ich wirklich so, das war wirklich so eine Offenbarung, so ja, und was hat Jesus getan oder was hat Gott getan? Er hat seinen Sohn geopfert am Kreuz für uns. Das heißt, wir sind so viel wert wie Jesus eigentlich. Und durch ihn sind wir wirklich, ja, jetzt zu Söhne und Töchter von Gott geworden. Wir sind, ja, wirklich, er hat es bezahlt für uns. Und ich glaube, das können wir in dieser Fastenzeit uns jetzt bewusst machen, dass wir wirklich in diese Ruhe treten, so wie es der Tobi auch gesagt hat, in diese Ruhe treten und in diese Gemeinschaft mit ihm, dass wir diese Gemeinschaft suchen mit unserem Vater, dass wir uns neu ausrichten auf ihn und sagen, ja, ich bin mir das bewusst, ja, ich bin ein Kind Gottes und ich suche die Gemeinschaft mit ihm. Ich nehme bewusst die Zeit, lese in seinem Wort, um mir das immer wieder neu auch vor Augen zu führen. Was spreche ich aus in mein Umfeld? Was gebe ich weiter? Ich trage Jesus in mir. Er ist für mich ans Kreuz gegangen und ich leuchte für ihn und ich möchte das in mein Umfeld weitergeben, was in seinem Wort steht. Ich möchte die Worte aussprechen, die in seinem Wort stehen. So wie es Astrid gerade gesagt hat, ich möchte mich auf sein Wort stellen. Ich möchte das weitergeben, was in seinem Wort steht. Ich möchte das durch mich wirken lassen. Gott darf wirklich mich gebrauchen durch mein Leben, dass diese Dinge passieren, die in seinem Wort stehen, dass Wunder geschehen durch mich. Er darf mich nutzen. Wir dürfen es wirklich anzapfen. Wir dürfen für Heilung beten. Es wird Heilung geschehen. Wir dürfen für Befreiung beten. Es wird Befreiung geschehen, weil Jesus in uns lebt. Und ich glaube, wir können wirklich diese Zeit des Fastens nutzen, um uns neu zu kalibrieren. Und ich merke auch, dass ich das immer wieder brauche. Ich habe vor einem Jahr mal, ja, knappes Jahr, 3 Wochen voll gefastet, ja, und habe wirklich nichts gegessen und habe mir wirklich bewusst ein paar Punkte genommen, die mir wichtig waren und habe wirklich gesagt, Herr, ich möchte wirklich eintreten und ich suche die Gemeinschaft mit dir, um wirklich für diese Dinge zu fasten und ja, wirklich da in dieser Intimität mit dir, in dieser Begegnung mit dir, in dieser Beziehung mit dir wirklich zu wachsen und mich da drauf zu stellen, zu sagen, wirklich dieses Bewusstsein bekommen, es passiert. Und ich kann euch sagen, es passiert. Wenn man wirklich das wirklich tut, dann handelt Gott und er sieht auch dieses Opfer, das wir bringen und es passiert dann auch. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir das auch als Gemeinde tun, ja, wirklich als Kollektiv, dass wir wirklich gemeinsam fasten und gemeinsam Gebetsanliegen, ja, wirklich vor ihn bringen, dann passieren diese Dinge. Und ich finde es so stark, dass man das auch als Gemeinde tut, ja, dass wir das wirklich gemeinsam tun, weil ich fand das Bild auch vorher stark mit diesen Feuerflammen, die auf uns runterkommen, weil ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild von Kohlen kennt. Manchmal kennt man das so ein bisschen, dass eine Kohle so ein bisschen glimmt, ja, aber wenn das im Grill ist, ja, dann wird es ein richtiges Kohlenfeuer. Und wenn man sich da rauszieht und dann alleine wieder versucht, irgendwie als Kohle irgendwie, dann verklimmt man und wird schwach und so. Man braucht dieses Kohlenfeuer immer wieder. Und ich glaube, man kann diese Fastenzeit jetzt auch wirklich nutzen, um wieder zurück in den Grill zu kommen. Ja, wirklich so im Bild gesprochen. Ja, wirklich zu sagen, wir als Gemeinde, wir brennen für Jesus und wir stehen wirklich gemeinsam ein, damit wir brennen können und damit wir wirklich für diese Themen, für die wir fasten, ja, wirklich einstehen und gemeinsam brennen und wieder neu, ja, wirklich entfacht werden und dass die Flamme, die in uns brennt, auch wieder aufgeht, weil wir das kollektiv tun, weil wir einfach gemeinsam eintreten, gemeinsam seine Nähe suchen und uns wirklich in dieser Zeit, ja, uns ausrichten auf ihn Und wirklich zu sagen, so, ich finde auch das stark, dass wir jetzt in dieser Jahreszeit einfach fasten. Weil einfach über die Weihnachtszeit und der Start ins neue Jahr einfach, man fährt so ein bisschen runter. Also ich bin auch so einer, der hat immer viel zu tun und bin viel unterwegs und so und viel draußen und so. Aber bewusst jetzt einfach zu sagen, diese Zeit zu nutzen, zur Ruhe zu kommen, sich auszustrecken und dann zu sagen, ja Vater, ich will bewusst Zeit mit dir verbringen. Ich will bewusst vor dich treten, dir diese Dinge bringen, mich füllen lassen, ja, und mich neu kalibrieren auf dein Wort, um wirklich gestärkt in das neue Jahr zu gehen und wirklich zu sagen, so ja, mit Vollgas und mit neuem Brennen voranzugehen und zu sagen, so ja, ich bin bereit und genau, du darfst ja wirken und brennen durch mich und ich möchte das wirklich in mein Umfeld ausstrahlen. Amen. Halleluja. Ja, wir leben echt in der allerbesten Zeit. Ihr habt es jetzt gehört, auch von so vielen und ich glaube, Es liegt total was drauf, wenn wir wirklich diese Zeit jetzt nehmen, der Aussonderung des Fastens, des Gebets auch zusammen. Und Jesus hat gesagt, wenn zwei zusammenkommen, mit übereinkommen, was sie auch beten, wird ihnen werden. Wenn zwei zusammenkommen, je mehr sind, ja, welche Power ist in gemeinsamem Gebet. Also in deinem Gebet ist auch schon Kraft, auf jeden Fall, wenn du glaubst, ist dir nichts unmöglich. Aber wenn viele zusammenkommen und beten, auch für Dinge in unserem Land, in unseren Ländern, die über das Persönliche noch hinausgehen, einfach dann glaube ich, es wird uns nichts unmöglich sein. Ich will euch echt ermutigen, einfach diese Kraft des gemeinsamen Gebetes, da ist sowas Starkes drauf und das gemeinsamen Fasten, sich einfach aussondern für Gott. Wir werden Dinge sehen, die wir sonst nicht gesehen haben. Ich glaube, da liegt echt was Besonderes drauf auf dieser Zeit. Und wenn du vielleicht noch nicht eingestiegen bist, ich ermutige dich einfach einzusteigen, wie du es kannst natürlich. Das ist ganz klar, nicht jeder kann alles fasten oder Veggie-Würstchen essen, aber ist auch nicht Pflicht jetzt. Aber diese ausgesonderte Zeit, weißt du, Gott sehnt sich nach der Zeit mit uns, Gott sehnt sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er ist gekommen, um Gemeinschaft mit seinen Kindern wieder zu haben. Er hat uns zurückgekauft, die wir vorher keine Gemeinschaft mit Gott hatten oder wenig oder nur wenige im alten Bund. Wer hatte Gemeinschaft mit Gott? Ein paar waren es. David hat so einen Glimpse, einen Vorschatten vom neuen Bund. Er wischt einfach in seinem Leben, er hatte so einen Hunger nach Gott und Propheten, ein paar Propheten, ein paar Könige, aber es waren ein paar Leute und wir haben als neue Schöpfung dieses absolute Vorrecht, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und lass es nicht was Selbstverständliches werden. Ja, habe ich schon oft gehört, ja, Gott will mit mir Gemeinschaft haben und so. Ja, Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Ich meine, Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ist es was Gutes? Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Kein geringer als Gott und deine wunderbaren Geschwister natürlich auch, in denen Gott wohnt. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir die Gemeinschaft miteinander nicht gering schätzen. Und zuerst schätzen wir die Gemeinschaft mit Gott unendlich wert. Und wenn du was wertschätzt, dann gibst du dem auch Zeit. Normalerweise, wenn du was nicht so wertschätzt, dann gibst du dem nicht viel Zeit. Und deshalb glaube ich, wir kommen zurück und wir sagen, Herr, ich schätze einfach dich und ich schätze die Zeit mit dir und ich will sie ganz neu wertschätzen und nicht meine Tage einfach so leben und vorbeigehen lassen. Ein Tag geht relativ schnell vorbei, ne, muss man sagen. Aber ich möchte, dass jeder Tag Substanz hat, auch jetzt im neuen Jahr. Ich möchte keine Zeit verschwenden. Weil Jesus kann jede Stunde wiederkommen. Also kann ja, ein paar Verheißungen sind noch nicht erfüllt. Deshalb glaube ich, dauert es doch noch ein bisschen. Aber lass uns doch so leben, als ob er diese Nacht wiederkommen kann. Dass wir vor ihm stehen können und sagen, ja, ich habe echt das Leben gelebt, das ich auch leben wollte. Also was in mir war, das habe ich gelebt. Ich habe so gelebt, wie ich das leben wollte mit dir. Und ich glaube, das ist so echt eine Ermutigung sein. Überhaupt keine Verdammnis, sondern echt eine Ermutigung, jeden Tag so zu leben, als ob es der letzte ist. Weil das macht das Leben lebenswert. Wenn wir sagen, oh ja, ich habe noch 40 Jahre, sowieso 50 oder 60, Jesus kommt, ewig nicht oder so, dann können wir lau werden. Aber wenn wir sagen, ich möchte mein Leben wirklich, ich möchte, dass mir jeder Tag Substanz hat, ich möchte, dass jeder Tag voll mit Leben ist, mit Leben gefüllt ist, mit Frucht gefüllt ist, mit seiner Liebe gefüllt ist. Oh, das ist das Allerwichtigste. Ich möchte seine Liebe jeden Tag empfangen. Und ich möchte in seiner Liebe baden jeden Tag. Und ich möchte seine Liebe rausfließen an die Menschen jeden Tag, weil sie so Hunger nach Liebe, sie Hunger nach guten Worten. Wenn du jetzt Leuten sagst, auch in deinem Umfeld, ich habe es erlebt einfach, du sagst einfach gute Worte für dieses neue Jahr. Oh, sie nehmen das voll auf. Das ist wirklich, sie hungern danach, weil es so viele schlechte Nachrichten gibt. Und nicht so gute Worte, die sie hören. Deshalb sind wir wirklich da, um den Menschen Hoffnung, Glauben, Freude, Frieden zu geben. In einer Welt, die davon noch nicht so viel hat. Aber wir sind da, um die Welt zu erfüllen mit Gott. Halleluja, er ist in uns, um ihn rauszulassen. Um seine Liebe rauszulassen, seine Hoffnung. Das heißt, in Jeremia heißt es, dass er Gedanken der Zukunft hat und der Hoffnung und des Friedens. Und die geben wir weiter an die Menschen. Die nehmen wir selber von ihm auf und die geben wir weiter an die Menschen. Und sie sind so dankbar. Und ich glaube echt, wir stehen wirklich vor der größten Ernte, die diese Welt jemals gesehen hat. Und jeder Einzelne bringt einen kleinen Stein ins Rollen, da wo er ist, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, überall. Ja, wir leben nicht einfach so und ja, lassen uns irgendwie treiben, sondern wir haben Purpose, ja, wir haben Auftrag, wir haben Bestimmung, ja, du hast Bestimmung und jeder Tag ist ein Tag, den wir leben mit Bestimmung und ich sag dir, das macht glücklich, da kannst du gar nicht mehr depressiv werden, wenn du weißt, boah, jeder Tag ist kostbar, Gott hat mir jeden Tag geschenkt, er hat mir diesen Tag geschenkt, damit ich den Unterschied mache in der Beziehung mit ihm und in der Beziehung zu meinen Mitmenschen, zu meinen Geschwistern auch. Bin auch hier, um zu ermutigen, um die Geschwister zu ermutigen. Du bist hier, wenn du in die Gemeinde kommst, bist du hier, um zu ermutigen, aufzuerbauen. Wir nehmen auch nicht nur für uns, sondern wir sind hier auch, um weiterzugeben. Natürlich je nachdem, wie lange du schon da bist, ganz klar. Aber das ist so wunderbar. Ja, Gott hat uns diese Bestimmung gegeben, diesen Wert gegeben, dieses, ja, Halleluja, diese Bestimmung, die in jedem Tag, dieses Leben, das an jedem Tag gelebt werden möchte. Jeder Tag möchte gelebt werden von dir. So viele wunderbare, starke und herrliche Tage, wo du den Unterschied machst. Und du sagen kannst, boah, ja, gut, dass ich heute gelebt habe, gut, dass ich heute dieser Person begegnen bin, dass ich diese Person ermutigen konnte, dass ich dieser Person von Jesus weitererzählen konnte. Und ich glaube, was Gott auch machen möchte, ja, wir wollen ja immer so in Konsens sein mit den Menschen. Aber du kannst manchmal nicht in Konsens sein, ja, mit den Menschen, sondern manchmal musst du einfach sagen, nein, das sehe ich nicht so. Also kann man ja freundlich sagen. Aber dass wir nicht Angst haben, und das denke ich, ist echt total wichtig, was out of the box zu sagen. So, Jesus hat gesagt, euer Reden sei mit Salz gewürzt. Wir sind Salz, wir sind Salz. Wir sind nicht irgendwas Luscheliges, eine Suppe ohne Salz schmeckt nicht. Und du hast Salz. Und wir sind hier, um Salz zu sein, um nicht immer in allem übereinzustimmen, dieses immer übereinstimmen, nur nicht anstoßen, nur nicht irgendwie ein bisschen abgelehnt werden. Am Ende denkt er ein bisschen komisch über mich, der Nachbar oder so. Weißt du, das ist doch völlig egal. Ist ja wirklich, also wenn du es im Licht betrachtest, ist völlig egal. Es ist wichtig, dass dieses Leben rauskommt, die Wahrheit aus uns rauskommt, die Liebe rauskommt. Und da können wir uns nicht mit allem Möglichen eins machen, sondern da sagen wir einfach in Liebe auch mal was vielleicht ein bisschen, ja, salzig ist halt, ne? Suppe mit Salz schmeckt. Und manchmal realisieren die Menschen vielleicht erst im Nachhinein, boah, was habe ich denn da gehört? Vielleicht reagieren sie erst mal ein bisschen, ja, keine Ahnung. Aber dann merken sie plötzlich, Mensch, das war ja richtig gut, was ich da gehört habe. Und es geht ihnen durchs Herz. Petrus ist aufgestanden, Pfingsten, und er hat gepredigt. Und es heißt, es ging ihnen durchs Herz. Wie wär's? Wir sagen, Herr, lass dies ein Ja sein, wo meine Worte nicht einfach irgendwelche Worte sind, sondern wo meine Worte den Menschen durchs Herz gehen. Sie gehen durchs Herz, sie gehen ins Herz hinein und sie machen Unterschied und sie sind Salz. Und ich möchte dieses Jahr Salz sein, nicht irgendwas Fluppeliges, nicht Lommeliges, sondern ich bin Salz, ich bin das Salz dieser Erde, das Licht dieser Welt. Und dann werden wir den Unterschied machen und Halleluja, 2026 wird das allerbeste, salzige und lichterfüllte Jahr. In Jesu Namen. Amen. Das salzigste Jahr, das wir je hatten. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, wir hatten es schon vom Baum des Lebens, von dem wir essen, kam auch heute Abend, dass wir jetzt auch in dieser Gebets- und Fastenzeit, dass wir essen vom Baum des Lebens. Und es war interessant, ich hatte vor, im Lobpreis plötzlich den Impuls, in die Offenbarung reinzuschauen. Ich hatte nur diesen Anfang von diesem Vers, wo es heißt, wer überwindet. Ja, das war dieser Impuls, wer überwindet. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mal gucken, wo steht es? Das ist an die Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, Vers 7. Und da heißt es, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Und plötzlich wurde mir dieser Zusammenhang bewusst. Ja, wir wissen, der Baum des Lebens ist Jesus. Und wir wissen, er will, Gott will, dass wir vom Baum des Lebens essen, anstatt vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Er will, dass wir möglichst permanent von diesem Baum des Lebens essen. Der Baum des Lebens ist zugänglich durch das Opfer von Jesus. Und trotzdem sagt er hier, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Das ist interessant. Das heißt, da ist eine Komponente drin, damit du permanent wirklich vom Baum des Lebens essen kannst und wirklich permanent vom Baum des Lebens isst, ist eine Komponente von Überwinden immer wieder drin. Ist dir das bewusst? Weil um vom Baum des Lebens zu essen, musst du auf der Ebene des Baumes des Lebens sein. Das heißt, du musst die natürliche Ebene verlassen, du musst die Ebene deines Fleisches, deiner Seele verlassen, du musst mit anderen Worten, du musst dein natürliches Wollen, dein Wünschen, dein manchmal Fühlen, Denken, was auch immer, überwinden, um vom Baum des Lebens zu essen. Immer wieder. Manchmal ist es leichter, manchmal ist es automatisch, du bist voll motiviert, du bist voll im Flow und jawohl, läuft alles. Ja. Aber wer auf die Dauer vom Baum des Lebens wirklich essen will, der kommt ums Überwinden nicht rum. Es wird, hast du es gemerkt schon, oder? Ja. Also wenn du eine Weile Christ bist, dann hast du es schon gemerkt. Ja. Weil du bist nicht immer gleich motiviert, du fühlst dich nicht immer nach diesem oder jenem, du fühlst dich auch nicht immer danach, den Willen Gottes zu tun, du fühlst dich nicht immer nach Gemeinschaft mit Gott. Ich sage dir auch ganz ehrlich, du fühlst dich auch nicht immer nach Fasten. Also wenn du jetzt am Sonntag, als ich das Fasten angekündigt habe für die nächsten 3 Wochen, erstmal geguckt hast, fühle ich mich jetzt nach Fasten und danach deine Entscheidung getroffen hast, ob du jetzt fasten sollst oder nicht, dann sage ich dir, das wird nicht funktionieren, weil du fühlst dich nicht immer danach. Dein Körper hat auch noch eine Stimme und er sagt dir auch Dinge und er beeinflusst deine Seele und dann will deine Seele halt was anderes als das, was Gott will. Aber Gott sagt, wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Und ich glaube, darin liegt auch ein Geheimnis des Fastens, weil Fasten bedeutet, dass du schon von Haus aus ein Stück weit etwas überwindest. Und zwar einfach den ganz banalen Esstrieb deines Körpers. Ganz banal, natürlich, den hat jeder von uns, preist den Herrn, dass er den hat, sonst wären wir alle schon lange nicht mehr da. Aber das ist einfach, das ist auch von Gott gegeben, aber gleichzeitig ist er uns auch von Gott gegeben, damit wir über ihn herrschen. Amen. Übrigens nicht nur während der Fastenzeit, sondern auch sonst, das ist auch wichtig. Ja. Aber während der Fastenzeit hast du tatsächlich die Möglichkeit, ganz, ganz klar, bewusst etwas zu überwinden, was eigentlich vom Natürlichen her da wäre. Und die Verheißung ist, wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Das heißt immer, du kannst sicher sein, immer wenn du eine Entscheidung triffst gegen dein Fleisch, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Fasten, sondern auch auf, soll ich Zeit mit Gott haben, fühle ich mich nach Zeit mit Gott, fühle ich mich nicht, nach was fühle ich mich, oder auch irgendwie ganz einfache Sachen, ja, fühle ich mich jetzt danach, mich zu freuen zum Beispiel, wenn Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, ja, wer fühlt sich schon immer alle Zeit danach zu freuen? Aber wer überwindet, dem werde ich geben zu essen vom Baum des Lebens. Das heißt, wer sein Fleisch überwindet, in dessen Leben hinein werden Dinge fließen von Gott auf übernatürliche Weise, die jenseits von dem sind, was du hervorbringen kannst. Das Überwinden ist sozusagen die Eingangstür in den Fluss des Lebens, der vom Baum des Lebens herunterfließt. Ja? Und dann wird es übernatürlich. Solange du einfach nur nach deinem natürlichen Empfinden und seelischen, was auch immer, Trott gehst, ja, der kann mal mehr oder weniger gut sein, der kann mal mehr oder weniger gut drauf sein, dein Trott, du kannst auch mal einen guten Trott haben. Ja. Und trotzdem ist wichtig, wenn du essen willst vom Baum des Lebens, musst du aus jedem Trott raus, dem Guten wie dem Schlechten, und wieder neu überwinden und sagen, nein, Herr, ich will auf deiner Ebene sein, ich will dir begegnen, ich will das, was du für mich hast. Wenn da Passivität in meiner Seele ist, dann überwinde ich Passivität. Wenn da Disziplinlosigkeit in meiner Seele ist, dann überwinde ich Disziplinlosigkeit. Wenn da Heißhunger in meinem Körper ist, dann überwinde ich Heißhunger. Ja, wenn da, was weiß ich, blöde Gedanken sind, die mir irgendwie sagen wollen, du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts, dann überwinde ich diese Gedanken und sage das, was Gott sagt. Ja, wir hatten es heute auch von Worten. Ja, das ist auch Überwindung. Die richtigen Worte zu sprechen ist Überwindung. Weil wer fühlt sich immer danach, die nur gute Worte zu sprechen? Du bist schon manchmal versucht, auch andere Worte zu sprechen in dieser Welt, oder? Und wenn es nur zu deinem Ehepartner ist. Ja, verstehst? Aber genau, wie wir es vorher gehört haben, selbst wenn du es nur vor deinem Ehepartner sprichst, wenn du dir bewusst machst, hey, jetzt spreche ich das, mein Ehepartner macht sich damit eins, das heißt, er spricht das Amen dazu, dann setze ich ja etwas Negatives frei. Aber wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Mit anderen Worten, wer den Hang zum Negativreden zum Beispiel überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Wer den Hang zur Passivität überwindet, den werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Wer den Hang, an Leuten zu rächen überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Wer sein Ärger überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Es ist immer wieder neu dieser Punkt der Überwindung. Und das ist tatsächlich genau das, was dem Geist unserer Zeit total entgegensteht. Da ist echt ein totaler Knackpunkt. Die Leute heutzutage, wenn du schaust in die Welt, keiner will irgendwas überwinden. Jeder möchte am liebsten da sitzen und dann haben wir die gebratenen Tauben in den Mund geflogen kriegen. So nach dem Motto, nach 70 Jahren Wachstum, wirtschaftlichem Wachstum, denken die Leute inzwischen, ja, das kommt irgendwie alles von selber und man muss eigentlich gar nichts mehr tun und man hat einen Anspruch eigentlich drauf, dass uns einfach nur, weil man Deutscher ist, hat es einem gut zu gehen, ja, so ungefähr. Ja, wer sagt denn das? Ja, vielleicht, weißt du, wenn wir nicht überwinden, also auch wenn ich meine, es fängt mit uns Christen an, aber wenn ich sag mal, Deutschland als Volk nicht die Passivität, die Lauheit, die Selbstgefälligkeit, die Anspruchshaltung überwindet, dann kann Gott so schnell ein anderes Volk hochheben, die so gesegnet sind, und wir sind plötzlich ganz unten. Das ist alles möglich. Weil wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Wir sind nur so gesegnet hier in diesem Land, weil es in Generationen vor uns so viele gegeben hat, die so überwunden haben. Wenn du nur dran denkst, ich meine, ich spreche jetzt im Natürlichen, aber das ist auch ein Bild für das Geistliche, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die Menschen überwunden haben. Ich meine, die waren total unten am Boden, die waren moralisch am Boden, die waren materiell am Boden, alles kaputt, zerbombt und was auch immer. Ich meine, wenn es einen Grund gab, damals in Passivität und Frustration zu versinken, dann kann man sicherlich sagen, die hatten ein Recht darauf, depressiv zu sein. Aber sie haben überwunden, gerade in dieser Situation überwunden, und Gott hat es gesegnet. Amen. Wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Daran hat sie auch nichts geändert, auch nach 80 Jahren, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, hat sich daran auch nichts geändert in diesem Prinzip, weil das ist ein Prinzip Gottes. Ja? Wenn du überwindest in deinem Leben, dann wirst du Leben ernten. Wenn du dich gegen Überwindung entscheidest und für dein Fleisch, dann verpasst du etwas vom Leben. Und deswegen einfach an der Stelle auch nochmal an alle über Livestream. Ich lade euch nochmal ganz, ganz mächtig ein, euch einzuklingen, auch in diese Fastenzeit und wirklich zu überwinden und zu sagen, jawohl, ich bin da dabei. Weil, wie wir es gehört haben, auch wenn wir kollektiv fasten, dann ist es auch einfacher. Ja? Die Überwindung muss ja nicht immer total heftig sein. So dass man dann, oh, mit letzter Kraft habe ich gerade nochmal überwunden. Ja? Sondern es ist ja auch mal ganz schön, wenn das Überwinden leichter fällt. Ja. Überwinden musst du immer noch, jeder für sich. Also gerade beim Fasten, da merkst du, jeder für sich muss immer mal überwinden. Ja. Aber es kann ja leichter sein zu überwinden oder schwerer sein. Also jetzt in diesen 3 Wochen hast du die Gelegenheit, mit allen uns zusammen zu fasten und zu beten. Und da ist das Überwinden umso leichter. Und wenn du sagst, hey Daniel, Fasten ist mir zu kompliziert mit den ganzen Essensregeln und so weiter, dann überwind halt noch einen Tick weiter und sag, okay, dann tue ich halt mal 3 Tage am Stück einfach gar nichts essen und einfach Suppe trinken oder so. Das ist ganz einfach, da brauchst du keine Liste, brauchst nichts einkaufen, ist super einfach. Ja? Verstehst du? Also keine Ausreden des Fleisches. Oh, so kompliziert, nein. Es ist nicht kompliziert, es ist ganz einfach, du überwindest. Das ist der Schlüssel, du überwindest. Die Frage ist, was willst du in deinem Leben? Willst du, dass dieses Leben Gottes fließt? Dann geht es nicht ohne Überwinden. Und da beziehe ich mich natürlich nicht nur auf Fasten, sondern das ist ein Beispiel. Aber da kannst du es gerade jetzt in dieser Zeit festmachen. Ja? Wer überwindet, dem werde ich geben, vom Baum des Lebens zu essen. Also sag mal mit mir zusammen zum Schluss, ich bin ein Überwinder. Ja, das Wort Gottes sagt... Ich bin sogar mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Und so entscheide ich mich immer wieder neu gegen mein Fleisch, gegen mein seelisches Wollen, gegen meine Gedanken, die nicht gut sind. Und ich entscheide mich, gemäß dem Wort Gottes zu handeln, zu reden, mich zu freuen, zu lieben, zu beten, zu fasten, Zeit mit Gott zu haben. Ich bin ein Überwinder und deshalb esse ich vom Baum des Lebens. Njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam. Jetzt kannst du mal kräftig essen. Njam, njam, njam. Halleluja. Jetzt kriegst du schon mal einen kleinen Vorschuss, weil du hast dich entschieden zu überwinden. Also gibt es schon mal einen kleinen Vorschuss, Baum des Lebens. Frucht des Lebens, ein kleiner Vorschuss. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für deine Leckereien, Herr. Danke, Jesus, für die Früchte deines Geistes, Herr. Für die Früchte des Überwindens, Herr. Die Frucht der Freude, die Frucht der Erfüllung, die Frucht der Gnade, die Frucht der Gunst, die Frucht der Liebe, die Frucht einfach deiner Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam. Halleluja. Manchmal musst du auch deine fromme Würde überwinden. Und einfach mal kindlich sein. Das ist auch manchmal sowas, weißt du? Das muss man auch manchmal überwinden. Ja, wenn ich sage, mach njam, njam, njam, dann müssen manche da was überwinden. Manche tun sich sehr leicht. Ja, manche tun sich sehr leicht. Das liegt ihnen sehr nahe. Aber andere wiederum müssen sich vielleicht überwinden. Ja? Also, dann überwinden mal eine Runde und dann gibt's was zu essen. Halleluja. So ist es. Njam, njam, njam. Ja, Marina fällt es leicht, ich weiß. Ja. Da ist nicht viel Überwindung dahinter, aber bei anderen wieder ist es mehr Überwindung. Also das ist trotzdem gut, ja. Aber manche müssen an manchen Punkten mehr überwinden, andere wieder an anderen Punkten. Also in jedem Fall, du bist ein Überwinder. Amen. Preist den Herrn.